Das internationale wissenschaftliche Seminar der Kim Il-sung-Universität findet am 9. und 10. Mai Juche 106/2017 statt. Auf diesem Seminar unter dem Motto „Der Schutz der ökologischen Umwelt und die Entwicklung der Medizinwissenschaft und Agrarwirtschaft“ werden die neuesten Erfolge in den Bereichen Umweltwissenschaft, Medizinwissenschaft und Landwirtschaftslehre veröffentlicht. Am Seminar nehmen die renommierten Gelehrten aus der Kim Il-sung-Universität und den ausländischen Universitäten und wissenschaftlichen Forschungsinstitutionen teil.